si bon. Sagt man gern in Paris, und es klingt ja so süß, wenn sich's um Liebe dreht, c'est si bon. Heißt, das tut ja so gut, sind die Herzen in Blut, jeder sofort versteht. Wenn wir zwei uns an Küssen berauschen, halt dich still und in Worten zu lauschen, c'est si bon. Oh, das tut ja so gut, oh, wie gut mir das tut. Es war noch nie so schön, c'est si bon, dass wir zwei uns verstehen. Ich sage niemals noch und flüstere c'est si bon. Und flüstere c'est si bon, und flüstere c'est si bon.